Hände nach oben. Zeigt mir Respekt, hier wird euch ne Menge geboten. Ja, wenn Not am Mann ist, holt man Kennis. Wo sind meine Dogs und Bunnies? Leute, Hände nach oben. Zeigt mir Respekt, hier wird euch ne Menge geboten. Ja, wenn Not am Mann ist, holt man Kennis. Wo sind meine Dogs und Bunnies? Werft eure Hände hoch, zeigt mein bisschen Liebe, denn genau deswegen hab ich der Scheiße geschrieben. Egal, was ihr sagt, es gibt keinen Grund, mich zu hassen. Es zieht, es ist Zeit, eure Mund zuzumachen. Ich steh im Rampenlicht, stell deine Crew in den Schatten. Ja, für euch Neider heißt weiterhin im Dunkeln zu tappen. Also nicht so schnell, das ist ne Nummer zu groß, so wie XXL. Hände nach oben, zeigt mir Respekt, hier wird euch ne Menge geboten. Ja, wenn Not am Mann ist, holt man Kennis. Wo sind meine Dogs und Bunnies? Leute, Hände nach oben, zeigt mir Respekt, hier wird euch ne Menge geboten. Ja, wenn Not am Mann ist, holt man Kennis. Wo sind meine Dogs und Bunnies? Denn ich hab die freshsten Texte und verwandle jede Party in nen Hexenkessel. Extra für sie spiel ich ihren Lieblingstrack. Die Ladies kreischen und alles sind sie hin und weg. Das ist der Sinn und Zweck, wenn ich Punchlines bringe. Ich will sehen, wie sie alle das Tanzbein schwingen. Ich zieh ihnen Stock aus dem Arsch, so wie ein Doktor. Denn ich brenn paar tausend Grad, so wie Phosphor.